Kapitel 7 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Brutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Den Unzufriedenen. Noch immer bös? Noch immer knurrig? Noch immer dies und das nicht recht? Nun denn, bei Gott, das Ding ist schnurrig. Ihr seid ein undankbar Geschlecht. Was ward nicht alles euch beschieden? Was taten eure Fürsten nicht? Und ihr noch immer unzufrieden? Und immer noch ein Spottgedicht? Wisst ihr ein Volk nur auszudenken? Ein einziges in aller Zeit, das von der Last, sich selbst zu lenken, so gründlich man wie euch befreit? Wer liegt, wie ihr, so still im Hafen, wenn draußen Blitz und Donner kracht? Wer kann, wie ihr, so ruhig schlafen, indes sein König für ihn wacht? Wie freundlich sorgt nicht Zoll und Steuer für eures Leibes Mäßigkeit? Denn warum ist der Wein so teuer, als bloß, damit ihr nüchtern seid? Und dass am Spotte frecher Toren nicht euer Seelchen sich verletzt? Bezahlt der Staat nicht die Zensoren und ward nicht Bauer abgesetzt? Ihr aber, meint ihr, wollt Geschichte, es soll, verlangt ihr, was geschehen? So reibt den Schlaf aus dem Gesichte, ihr braucht doch wirklich nur zu sehen. Schaut die Walhalla nicht herunter, auf den beglückten Donaustrom? Ging Hamburg nicht in Flammen unter? Und baut man nicht den Kölner Dom? Ihr rümpft die Nase wie ein Kenner und meint, das sei zum Spaße bloß. Ihr wolltet, sagt ihr, große Männer, wollt Männer, wenn sie auch nicht groß. Je nun, an Großen fehlt's mitnichten, euch aber macht der Ärger blind. Habt ihr nicht Könige, die dichten, nicht Könige, die Redner sind? Und doch, ihr armen Malkontenten, ihr habt dies nicht aus euch allein. Nur die abscheulichen Skribenten, die spritzen dieses Gift euch ein. Drum soll das Volk nicht weiter taumeln, betört durch fremde Raserei. Was mehr? So lasst die Dichter baumeln, und alle Pressen schlagt entzwei. Ende von Kapitel 7